für sie und werde das Erstgespräch mit ihnen führen. Erstmal benötige ich ein paar persönliche Daten von Ihnen und dann sprechen wir über Ihre aktuellen Beschwerden. Falls Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu unterbrechen. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Franz Meister. Könnten Sie bitte den Nach- und Vornamen langsam buchstabieren? Franz mit Franz. Meister Meister. Wie Meister. alt sind Sie, Herr Meister? 67, Herr Doktor. Ihr Geburtsdatum bitte. Mein Geburtsdatum 6.7.1958. Wissen Sie, wie groß Sie sind? 1,87 Meter. Ihr Gewicht bitte. 74 Kilogramm wiege ich. Was sind Sie vom Beruf, Herr Meister? Ja, ich bin Rentner, Herr Doktor. Ich bin alt, Altmann. Nein, Sie sind nur 67 Jahre alt. Was waren Sie vom Beruf? Ich bin Rentner. Was waren Sie? Waren Sie, ja. Ich habe machen verstehen. Ja, verstanden. Es tut mir leid. Ich war Alles klar. Schreiner. Schreiner, gut. Haben Sie einen Hausarzt oder eine Hausärztin? Ja, Frau Susanne, Susanne Genkner. Susanna Genkner. Ja. Was führt Sie heute zu uns, Herr Meister? Welche Beschwerden haben Sie? Ja, Herr Doktor Schörs, ich würde sagen, ich warte seit 4 Stunden hier. Deswegen, ich bin nicht, ja, glück. Ja, Tut mir das, leid zu hören, Herr Meister. ich hab Bauchschmerzen, ich habe Durchfall, aber seit 4 Stunden warte ich hier und das ist problematisch. Ist hier immer gleich, oder? Man muss. Nein, nein, es ist unterschiedlich, aber tut mir leid zu hören, Herr Meister. Jetzt haben Sie Bauchschmerzen und Durchfall, oder? Ja, Herr Doktor, Bauchschmerzen und Durchfall. Seit wann haben Sie das? Ja, 2 oder 3 Monaten habe ich immer Bauchschmerzen und mit Durchfall. Wo genau tut es Ihnen weh? Ja, Unterbauch. Links oder rechts? Ja, Oder Ganzbau Mitte? und Unterbau. Mitte, Ganzbau. Manchmal rechts, manchmal links, aber Ganzbau fühle ich. Ja, zuerst, ich hatte ein oder zweimal Durchfall, aber seit einer Woche habe ich 5 oder 6 Mal Durchfall. Und Seit einer Woche. mein Bauchschmerzen sind sich verschlimmert. Verlauf der Zeit. Beşinim Mert. Beşte. Könnten Sie bitte diese Schmerzen genauer beschreiben? Dumpfstechend, drückend. Das ist wie Krampf. Ja, das ist wie Krampf. Krampfartig. Sind die Schmerzen dauerhaft da oder gehen sie wieder weg? Dauerhaft, dauerhaft. Wie stark sind die Schmerzen von 1 bis 10 auf einer Skala, wobei 10 am stärksten ist? Ja, ich kann nicht genau sagen, aber das ist nicht sehr schlimm, ich kann sagen. Aber immer da und das stört mir. Ich drücke mich vielleicht 5 oder 6, weiß ich nicht, aber Oder sechs. zuerst es Verstehe. war 2 oder 3. Gibt es irgendwelche Auslöser dafür? Haben Sie es bemerkt? Zum Beispiel Ja. fettiges Essen, bestimmte Ernährungsmittel. Nein, nein, ich habe ständig Bauchschmerzen. Gibt es irgendetwas, das die Schmerzen schlimmer oder besser macht? Ich habe nicht bemerkt, Herr Doktor. Sind die Schmerzen und Durchfall allmählich oder plötzlich aufgetreten? Langsam aufgetreten. Langsam. Ich habe, als ich gesagt habe, zuerst es war 2 oder 3, in letzter einer Woche, das ist 5 oder 6. Wie sah Ihr Stuhl aus? Es ist wässrig wie Wasser. Welche Farbe hat Ihr Stuhl? Ja, das ist ja wie Wasser, ich kann sagen. Ja, manchmal weiß, manchmal wie Glanz oder. Haben Sie Blut im Stuhl bemerkt? Ja, ich habe bemerkt, mein Stuhl manchmal schwarz geworden, aber nicht ganz genau rot, aber dunkelrot habe ich bemerkt manchmal. Manchmal schwarz. Ich habe das nicht verstanden. Haben Sie frische Blut bemerkt? Nicht frisch, aber dunkelrot habe ich gesehen. Wie viel Mal haben Sie es bemerkt? In letzter 3 Monaten, oder? Ja. Ja, über 5, weiß ich nicht, 10 Mal vielleicht. Wann war die letzte? Gestern. Gestern. Haben Sie Fieber? Fühlen Sie sich fiebrig? Ja, ich fühle mich fiebrig. Nicht genau Fieber, aber ich habe gemessen, dass mein Fieber war, mein Körpertemperatur war 37,5 heute Morgen. Wo haben Sie es gemessen? Ja, Achselhöhle. Böyle. İşte. Gibt es jemanden in Ihrer Umgebung hat ähnliche Beschwerden? Nein, nein, Herr Doktor. Ich lebe mit meiner Frau. Sie ist ganz gesund. Haben Sie dagegen irgendwelche Medikamente genommen? Nein, nein. Haben Sie Völlegefühl, Sodbrennen, Sauerausstoßen oder Blähungen? Ja, manchmal habe ich Blähungen, aber ich habe kein Sodbrennen oder andere. Die andere nicht. Ja. Haben Sie Herzrasen oder Herzstolpen? Ja, ich leide an, ja, Herzstolpen habe ich. Ja, ich habe Herzrhythmus. Rhythmusstörung seit einem Jahr. Seit einem Jahr. Ja. Wurde bei Ihnen eine Festdiagnose gestellt? Ja, die Kardiologe hat mir gesagt, dass ich Herzrhythmusstörung habe. Dagegen nehme ich Metoprolol regelmäßig. Metoprolol. In welcher Dosis? Ja, 50 miligram. 50 miligram. Yoğurt ne menzi? Einmal pro Tag, morgens. İşte. Haben Sie Hautverfarbung bemerkt? Blasse Haut oder Ja, meine Frau hat mir gesagt, dass ich krank sehe aus. Krank aussehe. Ein bisschen krank, blass. verstehe. Belassen. Verstehe. Haben Sie Nachschweiß, Herr Meister? Nachschweiß habe ich, aber Stellfrost hatte ich nicht. Nachschweiß. Jede Nacht muss ich mein Kleidung wechseln. Verstehe. Verstehe. Ist Ihnen übel? Nein, nein, habe ich keine Übelkeit. Müssten Sie sich übergeben? Nein. Ist Ihnen schwindelig? Manchmal, aber das ist nicht oft. Wie ist Ihr Appetit, Herr Meister? Ja, mein Appetit ist nicht gut, Herr Doktor. Ich kann kaum essen. Warum haben Sie nicht, warum essen Sie nicht? Ja, ich weiß nicht, Herr Doktor, Sie sind Seit Arzt. wann? Ja, seit wann haben Sie das? Ja, seit ungefähr ja, 2 oder 3 Monaten. Ich habe kaum Appetit und habe ich 5 Kilo abgenommen in 3 Monaten. Welchem Zeitraum haben Sie 5 Kilogramm abgenommen? In 3 Monaten. In 3 Monaten. Haben Sie das Gefühl, dass Sie nicht, dass Sie Ihr Schedule nicht entleeren können? Nein, ich habe Durchfall und ich kann entleeren. Verstehe. Und wie ist Ihr Wasserlassen? Ja, es ist auch schlimm, Herr Doktor. Ich lasse Wasser jeden Tag 10 Mal oder über 10 Mal. Das ist sehr oft. Seit wann haben Sie das? Ich leide an Vorhautdrüsenvergrößerung seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren. Nehmen Sie dagegen Medikamente? Ja, ich nehme Antiprostat-Tablet. Welche Einmal. Dosis? Nein, weiß ich nicht. Wie oft nehmen Sie? Einmal pro Tag. Bestimmt. Können Sie gut schlafen? Ja, normalerweise schlafe ich gut, aber mindestens 3 Mal wache ich auf, wegen zum Wasser lassen. Haben Sie noch andere chronische Erkrankungen außer Herzrhythmusstörungen und Vorhautdrüsenvergrößerung? Ja, ich leide an Bluthochdruck seit 5 Jahren. Was nehmen Sie dagegen? Ich nehme Norvasc-Tablet. 10 Milligramm einmal morgens. Haben Sie noch andere Erkrankungen? Ja, ich leide an Reizdarm-Syndrom seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren. Und ich Hatten hatte Sie das ähnliche Beschwerden schon mal? Reizdarm-Syndrom war nicht gleich wie das. Früher hatte ich manchmal Verstopfung, manchmal Diarrhea, manchmal Durchfall. Aber in den letzten 3 Monaten ich habe immer Durchfall. Das ist ganz anders, oder? Nicht ganz, Bauchschmerzen ist wie, aber nicht gleich. İşte. Was nehmen Sie gegen Reisdarmsyndrom? Ja, ich trinke Kräutertee. Evet. Haben Sie noch andere chronische Erkrankungen? Letztes Jahr hatte ich fünfmal Harnweginfektion gehabt. Fünfmal. Und ich habe sehr oft Antibiotika eingenommen. Haben Sie Zuckerkrankheit? Nein, habe ich nicht. Wurden Sie schon einmal operiert? Ja, vor 30 Jahren mein Gallenblase wurde entfernt. Vor 30 Jahren. Ja. Haben Sie Allergien oder Unverträglichkeiten, Herr Meister? Nein, habe ich keine Allergien. Trinken Sie Alkohol? Gelegentlich. Was meinen Sie damit? Ja, jeden Abend trinke ich zwei Gläser Bier. Täglich. Bier ist nicht Rauchen wie Sie? Alkohol. Seit wann trinken Sie Alkohol? Ja, seit 40 Jahren vielleicht. Das ist zu viel, Herr Meister. Rauchen Sie? Ich rauche nicht. Haben Sie vorher geraucht? Nein. Nehmen Sie die folgende Frage nicht persönlich. Aus medizinischen Gründen fragen wir immer: Haben Sie Erfahrung mit Drogen? Nein, Herr Doktor, nein. Gut. Sie sind verheiratet. Ja, ich bin Leben Sie verheiratet. mit Ihrer Ehefrau zusammen? Haben Sie Kinder? Ich habe zwei Kinder. Sind Sie gesund? Gott sei Dank, ja. Gut. Gibt es irgendwelche chronische Erkrankungen in Ihrer Familie? Meine Mutter sind ganz gesund. Sie ist 85. Gut zu hören, ich freue mich. Ihr Vater? Ja, mein Vater ist leider an Darmkrebs gestorben. Tut mir leid zu hören. Wie alt war er? Ja, vor 30 Jahren, er war ungefähr 60. Mein sehr Beileid, Herr Meister. Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder. Hat er chronische Erkrankungen? Nein, weiß ich nicht. Wir sind nicht eng. Verstehe. Manchmal könnte es passieren. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, denke ich, aber was meinen Sie damit? Gegen Kinderkrankheit und Covid-19. Ja, denke ich schon. Bisher wurde bei Ihnen eine Koloskopie durchgeführt? Nein. Noch Ja, nie. vor 10 Jahren vielleicht, als ich erstmal Reisdarmsyndrom Wurde eine. bei Ihnen eine Festdiagnose gestellt? Ja, mein Hausarzt hat mir gesagt, dass ich Ja, Reisdarmsyndrom habe. ich weiß. Außer Reisdarmsyndrom. Nein. Polype oder noch andere. Nein. Vor 10 Jahren. Ja. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nein. Treiben Sie regelmäßig Sport? Ich laufe gerne. Verstehe. Wie ernähren Sie, Herr Meister? Ich meine, fleischreich essen oder gemüsereich essen? Ja, ich esse alles. Ja. Morgens ich esse Brötchen mit Marmelade und Mittag esse ich Kartoffelsalat und manchmal Verstehe. Fisch, manchmal Fleisch. Verschiedene Art, mit verschiedenen Art. Verschiedene, ja. Meinerseits habe ich alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie noch etwas hinzufügen, Herr Meister? Ja, Herr Doktor, was habe ich? Ich habe Angst natürlich. Machen Sie sich deswegen keine Sorgen, bitte, Herr Meister. Es ist zu früh, etwas Genaues zu sagen. Jetzt werde ich eine körperliche Untersuchung durchführen. Danach werde ich Laboruntersuchungen und operative diagnostische Maßnahmen durchführen. Dann können wir entscheiden. Ja, was vermuten Sie? Sehr wahrscheinlich. Wie Was kann ich gesagt, haben? es ist zu früh, etwas Genaues zu sagen, Herr Meister. Mit dem Okay, Ergebnisse können wir mehr übersprechen. muss ich hier bleiben, oder? Ja, natürlich. Jetzt werde ich eine körperliche Untersuchung durchführen. Deswegen sollen Sie hier warten. Okay, Herr Doktor, vielen Dank. Gerne, gerne. Guten Tag, Frau Oberärztin. Guten Ich Tag. würde Ihnen gern einen neuen Patienten vorstellen, den ich eben in der Notaufnahme gesehen habe. Hätten Sie kurz Zeit? Ja. Es handelt sich um Franz Meister, einen 67-jährigen Patienten, geboren am 6.7.1978, 1,87 Meter groß, 74 Kilogramm schwer. Er stellte sich bei uns vor aufgrund seit 2 bis 3 Monaten bestehender krampfartiger Unterbauchschmerzen ohne Ausstrahlung. Als Begleitsymptomen liegen Diarrhoe seit einer Woche 5 bis 6 Mal, mit wassrigem Diarrhoe. Ferner gab er an, diese Beschwerden zum ersten Mal gehabt zu haben, aber bei ihm wurde vor 10 Jahren Reisdarm-Syndrom festgestellt. Damals hatte er Verstopfung und Diarrhoe. Diese Beschwerden sind erstmal. Er berichtete, diese Beschwerden sei allmählich aufgetreten. Darüber hinaus klagte er über Meteorismus, Palo, die Frage nach Reflux wurden verneint. In der vegetative Anamnese sind folgende bekannt: Fieber 37,5 Grad, Nachtschweiß, Insomnie seit 3 Monaten, Insomnie wegen Pollakisüri und Vertigo, Inappetenz seit 3 Monaten, Gewichtabnahme innerhalb von 3 Monaten 5 Kilogramm und rote Stuhl. Er berichtete, Melena, nicht Melena, Entschuldigung. Er berichtete, dass er dunkelrote Blut im Stuhl gesehen habe. An Vorerkrankungen leidet er seit einem Jahr an Herzrhythmusstörungen. Dagegen nimmt er Metoprolol 50 Milligramm einmal täglich ein. Seit 5 Jahren an Benin-Prostate-Hyperplasie. Dagegen nimmt er Antiprostat einmal täglich ein. Die Dosis nicht erinnerlich. Sowie leidet er seit 5 Jahren an arterieller Hypertonie. Dagegen nimmt er Norvasc-Tablet 10 Milligramm ein, sowie an Reizdarmsyndrom seit 10 Jahren. Dagegen trinke er Kräutertee. Er hatte letztes Jahr fünfmal Harnweginfektion. Bei ihm wurde vor 30 Jahren bei ihm Zystektomie durchgeführt. Es sind keine Allergien und Unverträglichkeiten bekannt. Er ist Nichtraucher. Er trinke seit 40 Jahren 2 Gläser Bier täglich. Drogenkonsum wurde verneint. Er ist verheiratet. Er lebt mit seiner Frau zusammen. Er hat 2 gesunde Kinder. In der Familienanamnese fand sich, der Vater ist mit 60 Jahren an Kolonkarzinom verstorben. Die Mutter ist gesund. Er hat einen Bruder, aber hat er keinen Kontakt mit dem Bruder. Er ist vollständig geimpft. Die Reiseanamnese ist unauffällig. Meine Verdachtsdiagnose lautet auf Kolonkarzinom. Dafür schiebt ich Gewichtabnahme, seit 3 Monaten bestehender Bauchschmerzen, Familienanamnese. Der Vater hatte Kolonkarzinom, er ist an Kolonkarzinom verstorben. Differentialdiagnostisch kommen Divertikulitis, Magenkarzinom und Hämorrhoiditis in Betracht. Zur Diagnostik würde ich zunächst bei dem Patienten eine körperliche Untersuchung durchführen. Zunächst würde ich die Vitalparametern erfassen. Danach würde ich den Patienten inspizieren, palpieren und auskultieren. Bei Verdacht auf ein Kolonkarzinom ist Palpation wegweisend. Bei der Palpation achte ich auf Druckschmerzen, Abwehrspannung, ja, und in diesem Fall würde ich digitale rektale Untersuchung durchführen. Bei der digitale rektale Untersuchung können wir der Tumor erkennen oder der Tumor bei der Untersuchung tastbar sind. Zu weiteren Diagnostik würde ich Laboruntersuchungen durchführen. Ich überprüfe das Blutbild, ALT, ALT, AST, die Entzündungswerte, CEA und CA19, 9 Werte. Zu weiteren Abklärung würde ich apparative Diagnostik durchführen. Um eine Perforation auszuschließen, würde ich Röntgen des Abdomens durchführen. Um eine Lymphknotenvergrößerung oder mögliche Organomegalie auszuschließen, würde ich Sonografie des Abdomens durchführen. Bei Verdacht auf Kolonkarzinom ist Koloskopie der Goldstandard. Ich würde unbedingt ein Koloskopie durchführen. Bei der Koloskopie können wir Tumor erkennen und auch eine Therapie durchführen. Sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich den Patienten stationär aufnehmen und ich würde ein chirurgisches Konzil durchführen, um die Therapie zu optimieren. Okay. Ja, ich verstehe. Gibt es relevante Risikofaktoren für Kolon Er leidet an Reisdarm-Syndrom seit 10 Jahren und in der Familienanamnese, der Vater ist mit 60 Jahren an Kolonkarzinom verstorben. Er trinke seit 40 Jahren 2 Gläser Bier. Das zählen als Risikofaktoren. Okay. Wie ist der aktuelle klinische Zustand des Patienten? Leider bisher kann ich nicht körperliche Untersuchung durchführen, aber er sieht blass aus. Allgemeiner Zustand, ja. Ja, er sieht blass aus. Er kann die Fragen antworten. Aber er hat Diarrhoe und seit 3 Monaten Ja, eine Woche eine fünfmal Woche seien die sechsmal Beschwerden verschlimmert. und Nach der hat körperlichen Untersuchung kann ich genauer entscheiden mit dem Vitalzeichen. Okay, und hat die Patientin jetzt Verstopfung oder Nein, Hämatom? seit ungefähr 3 Monaten leidet er an Diarrhoe. Und seit einer Woche seien die Beschwerden verschlimmert. Er geht zur Toilette 5 bis 6 Mal. Okay, und möchten Sie für diese Patientin eine Koloskopie durchführen, Ja. oder? Aber in seiner Differentialdiagnosen gibt Divertikulitis auch und Ja, bei akutem Schock. ja. Ja, zuerst warte ich Ergebnisse, die Entzündungswerte der EP Da. und BSG. Hat der Patient Fieber? Er hat subfebrile Fieber, 37,5 Grad. Okay. Und Sie warten für Kolonoskopie, Entzündung Parameter. Zunächst werde ich Laboruntersuchungen durchführen, dann werde ich Ultraschall des Abdomens durchführen. Wenn die Befunde unklar sind, werde ich CT des Abdomens veranlassen. Wenn eine Divertikulitis erkennen. Wir können nicht eine Koloskopie durchführen. Okay, wie können Sie Koloskopie durchführen? Dann können Sie Koloskopie aufklären. Ja, Koloskopie ist eine bildgebende Methode, mit der können wir Darm und Mastdarm bis 12 Finger Darm beurteilen. Es enthält ein Schlauch. Schlauch hat eine Kamera und eine Lichtquelle. Wir führen das Schlauch durch den After ein. Das ist nicht nur diagnostische Maßnahme, sondern auch eine therapeutische Maßnahme. Gleichzeitig können wir Gewebeprobe entnehmen und Polype entfernen. Vor der Untersuchung der Patient sollte vorbereiten. Das ist eine schmerzhafte Untersuchung, deswegen verabreichen wir örtliche Betäubung. Nach dem Untersuchung braucht der Patient eine begleitende Person. Okay. Hat der Patient Hämatokezia oder beide jetzt? Sie hat er beschreibt nicht Melena. Bei der Melana erwarten wir Teerschüttung, aber er sagte dunkelrote. Ich glaube, Dunkelrote es und könnte Hämatokezie sein. ja. Oder Schwarzstuhl. Er hat kein Schwarzstuhl. Schwarzstuhl, dunkelrote. Okay. Şu varsa yazmış yavuzağım. Guten Tag. Guten Tag, Frau Oberärztin. Ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen. Ich würde gerne ihn Ihnen vorstellen. Haben Sie kurz Zeit dafür? Ja, welche Kurszeit? Können Sie die Patienten Zusammenfassung machen? Ja, ich berichte über den 67-jährigen Patienten Herrn Franz Meister, der 74 Kilogramm wiegt und 1,87 Meter groß ist. Der Patient stellte sich bei uns, heute bei uns, wegen seit 3 Monaten bestehenden, persistierenden, krampfartigen, diffusen Unterbauchschmerzen sowie wässrigen Diarrhoe 5 bis 6 Mal pro Tag vor. Außerdem klagte der Patient über Inappetenz, Fieber bis 37,5 Grad, nächtliche Hyperhidrose und Insomnie, Pallor und Melena. Die Schmerzintensität wurde mit 5 von 10 auf einer Schmerzskala bewertet. Darüber hinaus erwähnte der Patient, dass er unter Vertigo, Polyirie, Pollakisuri leidet. An Vorerkrankungen gab er an Reisdarm-Syndrom seit 10 Jahren, arterielle Hypertonie seit 5 Jahren, Herz Rhythmusstörung, Arrhythmie seit einem Jahr, Benign Prostat-Hyperplasie seit 5 Jahren zu haben. Er nimmt regelmäßig Metoprolol 50 Milligramm einmal morgens, Norvasc 10 Milligramm morgens und Antiprostat-Tablet einmal pro Tag. Der Patient fügte hinzu, dass er letztes Jahr fünfmal an Harnweginfektion gelitten hat. Sistitis oder? Entschuldigung. Sistitis meinen Sie oder Ja, andere? der Patient hat gesagt, dass er Harnweginfektion gehabt hat. Wir wissen nicht, ob Nicht ein Cystitis oder Sistitis. Okay. Nephritis. Wir haben Nefrit. kaum Informationen über Harnweginfektion. Okay. Ja, sehr wahrscheinlich Sistitis. Vor 30 Jahren wurde er wegen Gallenblase Krankheit operiert, cholezystektomiert. Er ist vollständig geimpft. Fragen nach Allergie, Unverträglichkeit und Reiseanamnese wurde verneint. Er ist nicht Raucherin. Er trinkt 2 Gläser Bier pro Tag seit 40 Jahren. Drogenkonsum wurde verneint. In der Familienanamnese gab er an, dass seine Mutter gesund ist. Und sein Vater an Darmkarzinom vor 30 Jahren gestorben ist. Er Kolon hat karşı. ein Darmkarzinom, Kolonkarzinom vielleicht Okay. gestorben ist. Er hat einen Bruder. Er ist Rentner, hat 2 Kinder. Und lebt mit ihrer Frau. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf ein Kolonkarzinom hin. Differentialdiagnostisch kommen Karzinoid-Syndrom, Divertikulitis, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa in Betracht. Um meine Verdacht Diagnose zu bestätigen, werde ich den Patienten zuerst körperlich untersuchen. Ich achte darauf, ob ein Druckdolenz gibt oder Abwehrspannung, Lymphknotenvergrößerung oder Aszitis gibt. Ich wurde Blut abnehmen, großes Blutbild, CRP, BSG, um mögliche entzündliche Darmerkrankungen auszuschließen, Nierenwerte, Leberwerte, LDH, ALP, CA19, -9 und CA125 Tumormarkers bestimmen lassen. Ich wurde auch ein Abdomensonografie durchführen, um mögliche Abdomenkrankheiten oder Tumoren und ja Asid zu bestimmen oder auszuschließen. Natürlich wurde ich ein Koloskopie durchführen, um mögliche Kolonkarzinom zu bestimmen oder Divertikulitis auszuschließen oder Blutung auszuschließen. Ich würde den Patienten stationär aufnehmen, um meinen Verdachtsdiagnose zu bestimmen und gastroenterologisches und chirurgisches Konsil sind sinnvoll, um eine genaue Diagnose zu bestätigen und Behandlung zu optimieren. Okay. Ya Welche Therapie Optionen kamen in Frage? Therapiemöglichkeiten hängen an die Diagnose. Wenn wir einen Kolonkarzinom feststellen, dann müssen wir während Koloskopie auch ein Gewebeprobe entnehmen oder behandeln. O da ein Chirurgisches Verfahren müssen wir durchführen. Ja, bevor chirurgisches Verfahren müssen wir Stadium bestimmen, ob eine Chemotherapie nötig ist oder chirurgisches Verfahren durchzuführen. Und Okay. natürlich müssen Welche wir auf jeden Maßnahmen? Fall ein CT des Abdomens und PET-CT durchführen, wenn wir ein Kolonkarzinom feststellen, um mögliche Metastase zu bestimmen und Stadium zu bestimmen. Okay, würde eine Gastroskopie oder Kolonoskopie durchgeführt bei der Patient durchgeführt? Ja, wir haben keine Information über Koloskopie oder Endoskopie. Ja, bei der körperlichen Untersuchung ich frage wieder Okay, der diese Patient ja, hat gesagt, eine Koloskopie vorgeschichte, aber vor 10 Jahren. Ja, vor zehn Ja, das Jahren, ist ein. hat einmal Aber gibt es Koloskopi keine durchgeführt. Befunde? Ja, okay. Und können Sie uns eine PET-CT Aufklärung machen? Ja, Aufklärung machen. PET-CT ist eine bildgebende Verfahren mit Hilfe FDG 18, das ist ein Typ von Glukos, die Tümörzellen können wir bestimmen, ob ein Metastase gibt. Tümörzellen nimmt FDG 18 und wenn ein Metastase gibt, können wir Metastas mit Hilfe PET-CT bestimmen. Ja, eine muss der Patient eine Vorbereitung machen. Ja, bevor diese Verfahren, Patient muss eine besondere Typ von Glukos einnehmen. Das ist Soll oder muss der Patient Nahrung Nahrung, Karin. Karenz. Frau Ja. Oberärztin, ich habe kaum Informationen über PET-CT. Okay, ja, ich habe Deswegen kann ich nicht antworten, aber werde ich PET-CT recherchieren nach dem Gespräch. Vielen Dank, die Tanken. Okay, Sie haben gesagt, in differenziellen Diagnosen denken Sie eine chronische Entzündung, chronische Darmentzündung, chronische Entzündungskrankheit. Ja. Welche Symptome dafür? Ja, Patient leidet unter permanent Diarrhö und Bauchschmerzen und hat 5 Kilo abgenommen und krampfartige Bauchschmerzen. Diese Beschwerden sprechen für ein chronische entzündliche Darmerkrankungen. Auch Patient leidet unter Melena. Das ist auch ein Befund für Colitis ulcerosa. Diese Symptome sprechen für chronische entzündliche Darmerkrankungen. Okay. Denken Sie eine obere gastrointestinal Blutung für diese Patienten? Das kann auch sein. Patient leidet unter Melena, deswegen eine Gastroözefagodüodenoskopie wird auch sinnvoll. Okay, gibt es eine Hinweise auf Metastase in Anamnes? Ja, für Gewichtabnahme kann ein Signal für Metastas, aber Patient leidet unter kein Schmerzen in andere Körperregion. Körper. Deswegen ja, wir können nicht genau denken über Metastase. Hat kein Okay, Atemnot für Lungenmetastas oder Knochen Schmerzen, hat keine Knochenschmerzen. Patient leidet unter. wie ist der Allgemeinzustand der Patient und die Patienten? Ja, ich habe gehört, die Patienten der Patient leidet an warten seit lange warten seit und Ja, der Patient war seitliche und örtliche orientiert und hat alle Fragen ganz genau antwortet. Deswegen können wir sagen, allgemein Zustand ist gut. Aber gut, ein okay. bisschen sieht blass aus und vermutlich Dehydratation hat der Patienten, Und aber er hat Vertigo auch. er hat auch Vertigo. Deswegen auf jeden Fall müssen wir den Patienten stationär aufnehmen und einen Zugang legen und ausführliche oder ja, genügend Flüssigkeit verabreichen. Vielen Dank, Frau Bersin. Okay, vielen Dank. Guten Guten Abend, Frau Abend. Ersin. Ja. Ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen und würde gerne mit Ihnen den Patienten vorstellen. Haben Sie Okay. Zeit für mich? Ja, gerne. Es handelt sich um Herr Frau Franz Meister. Er ist 67 Jahre alt, 1,87 Meter groß und 55 Kilogramm schwer. 54 Kilogramm schwer. Ja, Er ist 54 Kilogramm schwer. Ist es richtig oder falsch? 54. 54. Ich habe geschrieben, aber Bin nicht sicher. 75 Kilogramm, oder? ich habe nicht sicher. Ich habe geschrieben hier Ja, wie können die Patienten? 54, aber ich bin nicht sicher. 54. Ja, wir können wiederholen Fragen. Okay. Der Patient stellte sich heute bei uns wegen seit 2 bis 3 Monaten bestehender Progradiente Schmerzen im Hypogastrium ohne Ausstrahlung. Dem Patienten zufolge sind die Schmerzen kolikartiger. Außerdem klagt er über wasserige Diarrhoe und einmalige Melena. Des Weiteren erwähnt er, dass die Beschwerden im Verlauf der Zeit schlimmer geworden sind. Er hat dagegen keine Medikamente eingenommen. Der Patient habe wegen dieser Beschwerden nicht bei einem Arzt gewesen. Die Schmerzintensität wurde mit 5 bis 6 von 10 auf einer Schmerzskala bewertet. Der Patient berichtet über eine Gewicht Abnahme von 5 Kilogramm innerhalb von 3 Monaten. Die Beschwerden gehen mit Meteorismus und Palo einher. Die vegetativ Anamnese sind folgendes ergeben: Pyrexie, Inappetenz, Insomni, Nachtschweiß, Nitüri und Vertigo. Anfor erkrankungen seit 5 Jahren Prostate Hyperplasie, seit 5 Jahren bestehende arterielle Hypertonie, seit 10 Jahren bestehende Reizdarmsyndrome und er hatte viele Mal Harnweginfektion, wie zum Beispiel Zistitis. Vor 3 Jahren wurde bei ihm eine Cholezystektomie durchgeführt. Vor 10 Jahren wurde bei ihm eine Zistektomie durchgeführt. Vor 10 Jahren wurde bei ihm eine Koloskopie durchgeführt. Im Bezug auf Medikation nimmt er Metoprolol 50 Milligramm einmal täglich, Antiprostat-Tablette einmal, aber der Name, die Dosierung sollte geklärt werden. Außerdem nimmt er Norvasc-Tablette 10 Milligramm ein und sie benutzt eine Kräutertee wegen Harnweginfektion. Allergiegeschichte ist unauffällig. Er ist nicht Raucher. Er hat gelegentlich, aber er trinkt zwei Glas Bier jeden Tag. In Bezug auf Familienanamnese teilt er mit, dass die Mutter gesund ist. Der Vater ist an Kolonkarzinom mit 60 Jahren verstorben. Er ist vollständig geimpft. Reiseanamnese ist unauffällig. Er ist Rentner, aber früher als Schreiner gearbeitet. Der Patient ist verheiratet und hat zwei Kinder. Die Kinder sind gesund. Sie wohnt mit Familie. Er treibt keine Sport. Ich gehe von einem Verdacht auf Kolonkarzinom aus. Da der Patient dafür typische Symptome aufweist, der Patient leider unter Gewichtabnahme, Diarrhoe, Oberbauchschmerzen und Nachtschweiß und Melena. Diese Beschwerden sprechen für Kolonkarzinom. Als Differentialdiagnose kommen auch Divertikulitis, Morbus Crohn und Magenkarzinom in Betracht. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, würde ich zunächst den Patienten Vitalparameter überwachen, werde ich den Patienten körperliche Untersuchung. Bei der körperlichen Untersuchung achte ich darauf, ob Abwehrspannung, Loslassschmerzen und Druckschmerzen vorliegen. Außerdem würde ich Lunge, Herz und Abdomen, oskultieren, palpieren und perkutieren. nachdem körperliche Untersuchungen wäre Laboruntersuchungen sinnvoll, umfassende diagnostisch zu gewährleisten. Dabei würde ich Blutbild, BSG, CRP, Nierenwerte, Leberwerte, Entzündungsparameter und Tümörmarker bestimmen lassen. Danach werde ich den Patienten Sonografie des Abdomen durchführen, um mögliche Abdomenpathologien auszuschließen. Dabei werde ich Simvol eine Koloskopie durchführen. Wenn etwas Auffälliges gibt, werde ich eine Gewebeprobe entnehmen. Wenn es nötig ist, werde ich dem Patienten CT des Abdomens oder MRT des Abdomens durchführen, meine Verdachtdiagnose zu bestätigen, sowie andere abdominal Pathologien auszuschließen. Sollte sich meine Verdachtdiagnose bestätigen, würde ich den Patienten stationäre aufnehmen. Aber abhängig vom Tumor, ja, Entschuldigung, werde ich zunächst dem Patienten einen Venözugang vorlegen und Flüssige verabreichen. Dann werde ich dem Patienten eine gastroenterologische Konsil anordnen, um meine Therapie zu optimieren. Ja, wenn Sie mit dieser Vorgehensweise einverstanden sind, werde ich mit den geplanten Untersuchungen fortfahren, Frau Oberarztin. Ja, ich verstehe. Hat der Patient Oberbauchschmerzen oder Unterbauchschmerzen? Unterbauchschmerzen. Ich habe Okay. vielleicht falsch gesagt. Ja, Entschuldigung. Ja. Der Patient hat Unterbauchschmerzen, hypogastrische Schmerzen, nicht epigastrische. Und hat der Patient zwei oder einmal Operation gehabt? Der Patient, ich muss gucken, zweimal eine Cholezystektomie und eine Zystektomie. Aber nein, ein Eine Operation. Sektomi? Ja. Nur Cholezystektomie, nicht Zystektomie. Ah. Nicht Sektomi. Ja, ich denke. Okay. Und hat der Patient Geschwister? Der Patient hat Hm. ein Bruder, ja, aber Ist ihre gibt es kein relevant? Kontakt, ich denke. Okay, kein Kontakt. Ja, kein Kontakt. Okay. Und der Patient hat Brexit oder? Ja, der Patient hat Plexi, da das Wie? das das Wie? ja das Plexi hat 37,5 gemessen mit Achselhöhle. Das ist Brexit, wie sagen. Yani nicht Plexi, das ist subfebril Plexi, ja. Okay. Und möchten Sie diese Patienten digitale Untersuchung durchführen, oder? Ja, es ist eine mögliche Untersuchungsmethode. Ja, Mhm. digital rektal Untersuchung. Meinen Sie digital rektal Untersuchung? Ja. Ja, Mhm. digital rektal Untersuchung ist wichtig, mögliche Diagnose zu bestätigen. Ja. Ich werde den Patienten auch digital rektal untersuchen, ja. Und hat der Patient nur einmal Melena gehabt? Ich bin nicht sicher. Vor 3 Mal. Operation. Ja. Ja. Ja. Ich denke, die Patientin hat gesagt, 10 Mal Immer. vielleicht. Ja. Wenn nicht Ja. gehört. Ja. Ja. Okay. Ich habe viele falsch gehört. Ja. Ja, nicht falsch, aber ja. Okay. Welche Untersuchung möchten Sie aufklären? Ja, ich, wenn Sie möchten, aufkläre ich Abdomen Sonografie. Okay. Ja. Und wie warten? Ja, was warten Sie bei Abdomen-Sonografie für diese Patienten Ja, auch? mit Sagen. bei der Abdomen Untersonografie warte ich mögliche Tümöre oder Metastasen oder Geschwulung oder Geschwür Darmwand gibt. Aber ich das ist richtig Okay. oder falsch, Frau Ja, Oberarzt? wir können einen Tumor Ja, sagen, ich yani glaube. eine Tümör oder Metastasen oder Lymphknoten. Ja. Und wie können Sie machen? Abdomensonograf. Ja, ich würde gerne Ihnen Abdomensonografie aufklären. Abdomensonografie ist eine strahlenfreie Untersuchung. Diese Untersuchung ist schmerzlos und es sind keine Nadel und keine Nadel benötigt. Mit der Untersuchung Schalkopf benutzen Sie? ja. Dazu tragen wir eine Gel auf betroffene Bereich und dann Kopfschal bewegen die betroffene Bereich. Die Bilder der Gewebe wird echtzeitig auf einem Monitor dargestellt. Es gibt keine Vorbereitung vor der Untersuchungen. Nach der Untersuchungen gibt es keine nach der Untersuchungen sollte den Patienten ihre Alltag wie gewohnt fortsetzen. Mit dieser Untersuchungen die Organe, zum Beispiel Leber, Milz, Bauchspeicheldrüse, beurteilen können. Diese Untersuchung hilft uns, die Erkrankungen wie Tümöre, Stein, Entzündungen und andere Veränderungen frühzeitig zu erkennen. In manchen Fällen kann stattdessen eine andere Untersuchung wie zum Beispiel CT des Abdomens durchgeführt werden, aber abhängig vom Krankbilder. Ich bin fertig.